faszinierend. Leonard Nimoy hatte im echten Leben natürlich keine spitzen Ohren wie Mr. Spock, aber so ganz abstreifen konnte er die Figur trotzdem nie. Er habe viele Rollen gespielt, betont Nimoy Jahrzehnte später im Interview. Spock sei wichtig, aber er selbst sei nicht Spock. I have portrayed a lot of different characters in my lifetime. Certainly Spock was a major factor. I'm not Spock. I never was. Nimoy studierte in den 70ern Fotografie, arbeitete als Film- und Fernsehregisseur und nahm als Sänger mehrere Alben auf. I am not Spock. Ich bin nicht Spock. So betitelte Nimoy 1975 auch seine Autobiografie, um sich dann 20 Jahre später mit einem zweiten Buch zu korrigieren. Der Titel I am Spock. Ich bin Spock. Die Rolle des streng, logisch denkenden Halbvulkaniers sei nicht nur für seine Karriere ein Glücksfall gewesen, sagte Nimoy im Interview mit Entertainment Tonight. Emotional half mir die Figur ebenso, wie sie vielen anderen geholfen hat. Ich glaube, ich bin ein ausgeglichenerer Mensch geworden, weil ich Spock gespielt habe. Nimoy starb voriges Jahr. Mit dem Kapitän der Enterprise verband ihn eine lebenslange Freundschaft. William Shatner ist inzwischen 85 und tritt immer noch regelmäßig bei Fantreffen auf. Auch wenn er manchmal offenbar vergisst, wo er gerade ist, wie hier bei der Silicon Valley Comic Con im März. Welcome to the Comic Con! Shatner spielte nach Captain Kirk noch einige größere Fernsehrollen, unter anderem den Polizisten T.J. Hooker, und hat für seinen Part in der Anwaltsserie Boston Legal sogar den Golden Globe gewonnen. Daneben hat Shatner auch Alben aufgenommen. Er trägt in einer Art Sprechgesang bekannte Songs vor, zum Beispiel Rocketman von Elton John. And I think it's gonna be a long, long time. Till touchdown brings me around again to find... Mr. Spock! Sehen Sie sich das an. Nichelle Nichols als Lieutenant Uhura. Die Besetzung der Kommunikationsoffizierin mit einer schwarzen Darstellerin war in den USA in den 60er Jahren eine Sensation. Trotzdem überlegte Nichols, nach der ersten Staffel auszusteigen für eine Karriere am Broadway. Doch dann wartete eines Abends nach einem Auftritt hinter der Bühne ein besonderer Fan auf sie, wie sie später dem Sender PBS erzählte. Dr. Martin Luther King. He says, I'm the Trekkie. He says, I'm the biggest Trekkie. Dr. Martin Luther King. Er sagte, er sei der größte Trekkie auf dem Planeten. Als ich ihm erzählte, dass ich gerade überlegte, aufzuhören mit der Serie, da sagte er, sie können ihren Posten nicht verlassen. Die Bilder von ihnen auf der Enterprise verändern das Denken von Leuten auf der ganzen Welt. Denn zum ersten Mal sehen wir in dieser Figur, wofür wir kämpfen. What can be, what we are fighting for, what we are marching for. Nichols blieb und engagierte sich nach dem Ende der Serie unter anderem für ein Programm der NASA, das mehr Angehörige von Minderheiten für die Raumfahrt warb. Mit Erfolg. 1992 flog Mae Jemison als erste Afroamerikanerin an Bord der Endeavour ins All. Sie nannte Lieutenant Uhura als eines der Vorbilder ihrer Kindheit. Leben Sie lange und in Frieden.